Domian. Das 1 Live Talkradio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, ihr Lieben, es geht wieder los. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio. Heute Nacht offene Sendung. Ihr könnt anrufen zu allen Themen, die euch auf den Nägeln brennen. Und ein kleiner Vorschlag, ein Themenvorschlag von mir, nämlich Schneeerlebnisse und Schneegeschichten. Was Schönes oder auch weniger Schönes und Extremes ist euch in den letzten Tagen in Sachen Schnee, schneemäßig widerfahren? Die Frage geht natürlich besonders in den Norden, in den Nordosten, aber auch in den Süden Deutschlands. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über was auch immer, über Schnee oder auch über andere Sachen, 0130 2911, 0130 2911, das ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch, 0130 2911. Und diese Nummer hat der Sven gewählt und der ist 28, hallo. Ja, hallo. Hallo Sven, dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich komme beim Sex immer viel zu früh, so. Und, ja. Immer? Ja, eigentlich fast immer. Immer schon? Ja, also, was heißt schon zu früh? Also, sagen wir mal, es kommt schon zum Geschlechtsverkehr, aber das dauert nicht sehr lange. Also, das Extreme ist eine Minute, manchmal dauert es 3 oder 4 Minuten. Eine Minute nur? Ja, manchmal ein bisschen länger, ne? Ich meinte gerade mit immer schon, ob du das Problem immer schon hattest. Früher auch schon. Ja, also, ich muss ein bisschen zur Vorgeschichte erzählen. Also ich habe bis jetzt mit 2 Frauen nur geschlafen. Ich bin 28 Jahre alt. Ja. Mit der ersten Freundin, der ich Geschlechtsverkehr hatte, war ich 6 Jahre zusammen und dann war ich so 2, 3 Jahre solo und jetzt bin ich mit einer Frau wieder 3 Jahre zusammen. Mhm. Und und das zieht sich permanent durch, auch wenn du mit einer Frau so lange zusammen bist? Ja, also ich mache mir auch schon Gedanken. Ich weiß auch nicht unbedingt, mit was das zu tun hat. Eine Gemeinsamkeit von beiden ist, dass die beide irgendwie ein bisschen Angst hatten. Also bei der ersten Frau, da war ich auch der erste Mann, die hatte da immer ein bisschen Angst, dass es weh tut. Und ja, bei meiner zweiten Freundin, die hatte so einige schlechte Erlebnisse gehabt. Da war auch ziemlich schwierig. Naja, und irgendwie verfolgt mich das so. Ja, war das denn du warst mit der ersten Frau 6 Jahre zusammen, ist ja auch lange. War das in der Endphase der Beziehung auch noch so, wenn ihr zusammen geschlafen habt, dass du sofort kamst? Ja, so als wir uns getrennt hatten, das war ganz interessant. Da war das, da hatten wir auch noch ein bisschen Sex und da war das nicht so extrem. Ja. Und naja, das ist eben, das Problem ist, dass das ein Tabuthema ist, weil wir leben ja auch ein bisschen in einer Leistungsgesellschaft und es ist schwierig, irgendwie mit einer kompetenten Person darüber zu reden, was man da ändern kann. Ne? Also ich meine, man kennt ja diese ganzen möglichen Theorien, also diese indischen Sachen oder Tantra und so. Ja, genau. Oder es gibt ja in Berlin da so ein Verein oder so einen bekannten Guru, der macht solche Sachen. Ja. Aber das ist alles irgendwie nicht, sagen wir mal, so greifbar. Ne? Ist das denn auch tabu, zwischen dir und deiner Freundin zu besprechen? Ja, eigentlich nicht. Also ihr macht das auch nichts aus, weil sie war mal mit jemandem zusammen, der hat Drogen genommen. Und da war das andere Extrem, der hat super lange gebraucht. Und das war für sie auch immer eine Qual. Also wobei, natürlich eine Minute ist, das ist definitiv zu schnell. Ne? Ja. Wie ist das denn, wenn du dir selbst einen runterholst? Geht das auch so schnell? Manchmal auch, ja. Aber da kannst du es eher steuern. Ja, klar, natürlich. Ja. Wie ist das, wenn es einmal passiert ist und du dann nochmal in aller Ruhe anfangen würdest? Geht das dann? Ja, das geht auch. Also ist bei mir immer so, ich brauche eine kleine Ruhephase. In dem Sinne, man muss sich ein bisschen regenerieren. Dann geht es ein bisschen besser schon. Ne? Also, sag mal, um es zeitlich einzuordnen, wie lange du dann Zeit hast beim zweiten Mal? Ja, vielleicht 5 Minuten, vielleicht 7. Also es ist immer schwierig, weil man guckt da nicht immer so genau auf die Uhr. Ne? Man hat immer nur das Gefühl, naja, man kennt das so, sag ich mal, was heißt man kennt das so? Ne? Man sieht dann irgendwelche Filme oder so und dann denkt man, oh mein Gott, die jetzt können das eine halbe Stunde. Jetzt treiben wir es mal auf die Spitze. Besteht die Möglichkeit auch noch zu einem dritten Mal? Bist du so potent? Also sagen wir mal so, ich habe eigentlich fast jeden Tag Lust, ja. Also wie gesagt, man muss eine kleine Ruhepause schon dazwischen haben, ne? Na, worauf ich hinaus will, ist nämlich, dass man das Problem vielleicht insofern in den Griff bekommen könnte, dass du halt das dann, dass du es halt mehrfach dann versuchst. Und du beim zweiten oder dritten Mal einfach die Entspannung hast, dass du dich auch länger darauf einlassen kannst. Deshalb frage ich dich, ob du das schon ausprobiert hast, dann noch das dritte Mal zu versuchen. Ja, das Problem ist, dafür braucht man eben viel Zeit. Ne? Mhm. Und es ist oft so, dass immer einer dann gleich weg muss oder es ist nicht so extrem, aber es ist schon schwierig. Ich habe auch überlegt, vielleicht hängt das damit auch zusammen, also dadurch, dass ich nur mit den zwei Frauen jetzt zusammen war und die Zeit dazwischen hatte ich auch einige Affären und da war mir Sex nicht so wichtig. Also ich hatte auch mit mehreren Frauen so intimes Petting und so. Aber ich habe nie mit denen geschlafen, dass ich irgendwie denke, naja gut, ich habe mich nicht ausgetobt und irgendwie habe ich da jetzt ein Problem in dem Sinne, ne? Dass ich nicht so sehr auf Gehen dir denn solche Gedanken durchaus auch durch den Kopf, dass du vielleicht Erfahrungsmangel hast? Ja, einerseits schon. Also das ist, sage ich mir, mehr vom Gefühl, aber mein Kopf sagt ja, das ist ja nicht unbedingt notwendig, ne, dass man dann durch so viele Betten sprengen muss, ne? Weil es gibt ja auch viele schlechte Erfahrungen, die man dabei machen kann. Ja. Ich denke, wenn man langsam mit 28 Jahren müsste das ja nicht unbedingt sein, ne? Wenn man jetzt irgendwie beim ersten Mal dann ein bisschen zu früh kommt oder so. Mich wundert ein Satz, den du gerade gesagt hast, dass ihr nie Zeit habt, richtig miteinander zu schlafen. Ja, macht ihr nur Quickies? Nee, das nicht, aber so früher war das extrem so, ne? Also entweder kam meine Freundin von der Arbeit, die war müde oder die musste gleich weg oder eben dadurch, dass die auch nie so viel Lust auf Sex hatte, ne? Aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen. Das ist jetzt auch viel besser geworden, aber irgendwie, weiß ich nicht, also dieser Präkox, der ist einfach da jetzt. Ne? Mhm. Ich meine, das ist ja das A und O, dass man sich nun wirklich auch für Sex oft sehr viel Zeit lassen sollte, ne? Ja. Um alles auszuprobieren, alle Varianten und so etwas vielleicht auch wegtrainieren, mit dem du dich da rumschlägst. Ja, das ist eben das Problem, also jetzt mit diesem Wegtrainieren, ne? Also man kann sich ja eigentlich kaum mit jemandem da drüber unterhalten, also zum Urologen, ich denke mal, das bringt nichts, die haben damit solchen Sachen ich denke, wenn denn, am Hut. Also so wie du das jetzt schilderst, ich weiß es nicht, aber es scheint mir das auch kein urologisches Problem zu sein, sondern eher ein Kopfproblem, ne? Ja. Nur, also wenn sich das ständig wiederholt, dann denkt man, mein Gott, das kann nicht nur unbedingt vom Kopf sein. Also ich denke mal, vielleicht, weiß ich nicht, liegt das an der Technik, vielleicht muss man, weiß ich nicht, immer kurz, wenn es kommt, eben aufhören oder so und das üben, ich weiß es nicht. Also ich habe da überhaupt keine Erfahrungswerte, ne? Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man, wenn du das schaffst, das ist natürlich eine große Leistung da, eine mentale Leistung, dass du beim Sex dich versuchst, so nah wie möglich an den Höhepunkt ranzurobben und dann schlagartig aufhörst. Ja. Aber das denke ich mir in deinem Fall sehr schwierig. Ja, weil das ist ja auch die Frage. Also wie gesagt, man hört das eben nur also auch von einem guten Freund oder so, dass der dann zum Beispiel sehr lange braucht und so. Und dann überlegt man ja, was machen die anders? Ne? Also das würde mich interessieren. Also was könnte man da ändern? Also so ganz aus dem Bauch raus würde ich erstmal denken, wenn das jetzt mein Problem wäre, dann komme ich halt schnell und lasse mich dann immer wieder auf neue Geschichten ein, auf neuen Verkehr. Ja. Ist das denn so, dass sich das richtig, richtig bedrückt und irgendwie schon auf schlimm die Dauer, für dich ne? ist? Also ich meine, klar geht es ja darum, man kann meine Freundin ja auch anders befriedigen, ja. Aber ich meine, es gehören ja immer zwei dazu, der andere. Man möchte ja auch irgendwie das genießen. Ne? Das ist ja beim Mann sowieso immer viel kürzer als bei der Frau. Mhm. Finde ich das schon irgendwie schade. Ne? Wie bringst du deine Freundin dann? Bringst du sie überhaupt zum Orgasmus in irgendeiner Form? Ja. Das schon? Ja, auf jeden Fall. Ist das eine gute Beziehung, die ihr beiden miteinander habt? Ja, also eigentlich ist das schon eine gute Beziehung. Nur wie gesagt, es ist immer so der Hintergedanke, dass man überlegt, ja, liegt das daran, dass ich mich eben nur an diese zwei Frauen gebunden habe oder welche Gründe hat das noch, ne? Weil ich einfach mit dem Gedanken spiele, also dass ich schon meine Freundin sehr gerne habe und ich möchte auch mit ihr zusammenbleiben, aber dass ich eben mit dem Gedanken irgendwie spiele, doch schon mal ein paar Abenteuer zu haben, um mal zu sehen, wie das denn da wäre. Ne? Mhm. Ist schwierig, wenn man sowas im Kopf hat und es einen irgendwie kribbelt, dem dann nicht nachzugehen. Und irgendwo bin ich ja auch jemand, der sagt, es ist schon ganz gut, wenn man Erfahrung gesammelt hat, um Sachen einzuordnen, Qualitäten zu erkennen und so weiter. Ja. Aber es ist jetzt leichtfertig gesagt, jetzt dann such du deine Erfahrungen. Du musst es ja auch abwägen gegenüber einer guten Beziehung, einer intakten Liebe. Das ist das Problem einfach. Ja. Ja, was, wie gesagt, was mich eben interessieren würde, also zum Beispiel, wie läuft das denn bei dir, wenn du jetzt mit jemandem schläfst? Also ich meine, hast du irgendwie nie um das Problem, dass du, also wenn du gerade jemanden zum Beispiel kennengelernt hast, bist du irgendwie auch aufgeregt, mhm, und oder hast lange Zeit mit der Person nicht geschlafen, hast du da irgendwie nie Probleme? Das ist also für dich so ganz easy. Also das würde mich sogar zum Beispiel interessieren, um zu sagen, ja, damit ich das beurteilen kann, wie das bei mir ist. Ne? Ja. Also das Problem des Zu-Früh-Kommens habe ich nicht. Hatte ich auch noch nie. Ja. Und ich glaube, dass ich so im Laufe der Jahre für mich so eine Technik entwickelt habe, über die wir gerade gesprochen haben. Nämlich, dass es mir gelingt, es immer wieder kurz vorher abzubrechen und dadurch dann auch immer und immer und immer wieder hinauszuzögern. Ja. Das macht mir sehr viel Spaß und dem Menschen, mit dem ich das zusammen mache, eben auch. Mhm. Bis zu sehr langer Zeit. Ich finde das genial, wenn man das wirklich richtig, ja, richtig lange rausziehen kann. Also man kann in dem Sinne, ja, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das auch so überlegt, man kann ja den Geschlechtsverkehr dann ja unterbrechen. Also ja, klar. Man muss ja nicht dadurch, also sag ich mal, durchrattern, ja, ohne Ende, sondern man kann das ja auch... Unterbrich ihn, mach um. Ja, mein gut, das klappt. Ne? Trink einen Tee oder mach irgendwas, ja, zwischendurch. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, es angenehm zu unterbrechen und dann wieder aufzunehmen und wieder anzufangen. Mhm. Aber das sind so Sachen, die man sich selbst, glaube ich, das habe ich mir auch langsam antrainiert. Das ist mir nur auch nicht in die Wiege gelegt, ja, worden. Nee, das ist ja immer ganz bei allen anderen Dingen, also zum Beispiel, wenn man irgendwie jetzt studiert oder so, man kann alles trainieren. Ne? Mhm. Wenn man irgendwie sich für eine Prüfung vorbereitet, dann weiß man, okay, das habe ich falsch gemacht, das mache ich beim nächsten Mal anders. Und gerade bei dieser Sache, ne, dann man hat nur das Ergebnis und man kann eigentlich kaum mit jemandem darüber reden. Ja. Und dann macht man beim nächsten Mal wieder falsch. Ne? Also Sven, wenn es dir selbst nicht gelingt, es hinzukriegen oder, ja, dir zusammen mit deiner Freundin und es dich sehr belastet, würde ich schon irgendwie professionelle Hilfe mir suchen. Weil das scheint ja doch was Durchlaufendes zu sein bei dir, ja, seit sehr vielen Jahren. Und mich da mal beraten lassen. Und was ist da vorstellen? Ich meine, ich kenne da nur Pro Familia oder so. Zum Beispiel als Anlaufstelle finde ich die schon mal nicht schlecht. Ja. Und dann können die dich vielleicht weitervermitteln an einen Therapeuten, wenn es denn nötig ist. Aber dass du mal mit einem Fachmann dann auch drüber redest. Ja, okay. Aber versuch's erstmal. Ich versuch's mal mit dem selbst. Mitbringen. Selbst ist immer das Beste, zuerst versuchen. Okay. Sven, alles Gute. Ja, vielen Dank. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Angela oder Angela? Angela. Angela. Ich grüß dich. Grüß Gott. Und zwar habe ich folgendes Thema: Tiere. Tiere. Wir waren also vor 3 Jahren in Belgien auf dem Markt und da werden also Tiere gehandelt. Ganz furchtbar. Man kann die also mit 3 Wochen da schon kaufen. Ja. Hunde oder Katzen. Ja. Zu Haufen in Käfigen gesperrt, ganz eng. Und da haben wir also einen Schäferhund her, über einen zweiten, der also den Hund nicht mehr halten durfte. Den haben wir also jetzt vor 5 Jahren bekommen. Der hat Verhaltensstörungen und die Hündin haben wir vor 3 Jahren mitgebracht und die hat auch ganz schlimme Verhaltensstörungen. Mhm. Die ist also bis heute nicht stubenrein, obwohl, ja, wir wirklich alles versucht haben. Ne? Also du meinst, dass das aus so einer Mafia-Tierhandel-Ecke, ja, genau, kommt? Genau. Habe ich einige Sachen auch schon im Fernsehen gesehen zu. Ja. Und ich glaube, es ist da gesetzlich, zumindest was die deutsche Justiz angeht, sehr schwer, was zu unternehmen. Ne? Ja, also die Deutschen können da im Endeffekt gar nichts machen. Mhm. Man müsste also wirklich mal sich an irgendjemanden in Belgien wenden, der da was erreichen könnte. Ne? Gibt es denn nicht, ich weiß nicht, gibt es nicht so europäische Tierschutzverbände zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt heute gehört, ich habe heute mal mit... einem Sender gesprochen von RTL, diese Reporter, mhm, und die sagten also, die würden da mal gerne Filmaufnahmen machen, ne? Mhm. Das wirklich mal aufdecken, dass die Leute da also auch mal hinterkommen, was da abläuft. Ne? Mhm. Und die wollen sich also jetzt mal bemühen, da jemanden mal hinzuschicken und das mal aufzudecken, ja, weil mir das also auch sehr wichtig ist. Man, gut, man kann mit den Hunden leben, aber es ist wirklich sehr schlimm. Jetzt im Augenblick können wir die nicht draußen lassen, weil es einfach zu kalt ist. Ja. Und wir haben also ein Kinderzimmer, weil wir noch kein Kind haben und ich muss also jeden Morgen einen Haufen wegmachen von der Hündin, mhm, oder ein Pipifleck, weil die halt einfach, wenn sie merkt, sie ist nicht bei uns, irgendwie sauer reagiert und uns das dann so zeigt. Ne? Mhm, ja. Und wir haben also alles versucht. Wir haben sie jetzt 3 Jahre und es klappt einfach nicht. Ne? Also wenn sie draußen ist, geht es. Aber sobald sie im Haus ist, wenn sie jetzt bei mir morgens ist, wenn mein Mann zur Arbeit fährt, ich habe also Nachtschicht, dann sehe ich eure Sendung immer. Mhm. Und wenn ich dann, also die Woche, wo ich zu Hause bin, dann darf sie bei mir schlafen im Schlafzimmer, dann macht sie nichts. Ne? Aber sobald sie abgesperrt ist von uns, dann macht sie das. Ne? Mhm. Ja, die will auch unsere Sendung sehen. Ja, sehr wahrscheinlich. Aber das kann sie leider nicht mit ins Altenheim nehmen. Das ist etwas schwierig. Ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass du den Hund, die Hunde da gekauft hast? Also den einen haben wir von einem Menschen, der hat also nachher Rauschgift genommen, konnte sich nicht mehr um das Tier kümmern, durfte es auch nicht mehr halten und hat dann mehrere Wochen im Keller verbracht. Und dann haben wir gesagt, also wir nehmen den, obwohl wir schon einen hatten. Und die Hündin sind wir also per Zufall, wir sind also über den Markt geschlendert, für billig an Sachen zu kommen, Klamotten und so. Und dann haben wir das also gesehen in der hintersten Ecke, dass die also die Stände aufgebaut haben. Ne? Und es war so süß und so lecker, und dann haben wir gesagt, die kaufen wir. Ne? Ja. Sind die Hunde da auch besonders billig? Ja, also diese Mischlinge, die kriegt man also wirklich für einen Apfel und ein Ei. Und die haben auch Rassehunde. Das war also das Allerschlimmste, was ich je gesehen habe. Die hatten also einen frisch kopierten Cocker Spaniel da sitzen, der also wirklich noch das Blut an den Ohren hatte und die Fäden da raushängen hatte. Und das war also wirklich ganz schlimm, ne? Da kann man also nur sagen, dass die Leute diese Art von Hunde- und Tierhandel boykottieren sollten, ja, ne? Auch wenn die Tiere da billiger sind. Ja. Als ersten Schritt, was man selbst unternehmen kann. Ja, ne? Ja, vor allen Dingen, man kriegt die auch schon sehr jung da. Ne? Also normalerweise darf man die erst ab 8, 10 Wochen von der Mutter wegnehmen, oder sollte man. Und die kann man also da schon mit 3, 4 Wochen haben. Ne? Hast du denn, bist du so informiert, auf was jemand achten sollte, wenn man sich einen neuen Hund kauft, einen kleinen Hund? Ja, also ich würde jedem raten, ins Tierheim zu gehen. Weil die Tiere da entwurmt werden, geimpft werden. Ja. Und also nicht zu irgendwelchen Züchtern. Da war auch letztes Mal eine Sendung bei RTL, beim Hans Meiser. Und die sind also, da ist also ein Züchter, der ist an der holländischen Grenze. Und da haben die einen Hund gekauft. Und noch jemand hat einen Hund gekauft. Und dann hatten die nach 3, 4 Tagen es doppelt an Welpen wieder. Was die Mutter gar nicht fabrizieren kann in der kurzen Zeit, ne? Ja. Und die Tiere, also unsere Hündin hat 20 Spritzen bekommen, bis sie gesund war. Ne? Ja. Wir haben also Unmengen von Geld ausgeben müssen, dass wir die Hündin gesund bekamen. Die hatte Durchfall, Husten, Schnupfen, alles. Ne? Muss man auf irgendwas achten, so stammbaummäßig, Papiere? Haben wir beide, von beiden. Ja. Die kriegt man auch da nicht. Ne? Ja. Außer wenn man dann halt eine Rasse kauft, dann kriegt man die Papiere, aber die sind auch meistens gefälscht. Wobei also, es sicherlich in Deutschland auch oder auch im Ausland auch seriöse Züchter gibt, ne? Wo es ordentlich zugeht. Ja. Man kann die sicher nicht über einen Kamm also scheren. Man sollte das Muttertier zeigen lassen. Man sollte, also das habe ich jetzt mittlerweile rausbekommen, man sollte sich das Muttertier zeigen lassen und wo die Welpen untergebracht sind. Ne? Aber Tierheim ist natürlich eigentlich der beste Tipp. Ne? Ja, genau. Die haben es auch im nötigsten, die Tiere. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, Angela. Bitte. Tschüss. Ciao. Marion, 30 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo Marion, dein Thema. Ja, mein Thema ist Gewalt in der Familie. Gewalt in der Familie. Du bist betroffen. Ja. Inwiefern? Zweimal. Ich bin zweimal verheiratet gewesen. Also, weil heißt, ich bin jetzt noch verheiratet, Lebensentscheidung. Ja. In der ersten Ehe ist es so gewesen, ich hatte dann mittlerweile 2 Kinder. Ich wurde geprügelt von meinem Mann, Tag und Nacht. Und von Anfang an? Nee, nicht von Anfang an. Der erste Sohn ist geboren, da lief die Ehe, also da lief es eigentlich noch klipp und klar ganz gut. Ne? Ja. Und der zweite wurde dann geboren, haben wir dann geheiratet. Und von dem Tag an ging es dann nachher nur noch bergab. Ne? Es wurde täglich geschlagen und dann haben wir uns mal wieder versöhnt. Ja, und dann war ich dann nachher auch schwanger gewesen. Ne? Noch einmal dritte Kind, das habe ich dann verloren im 7. Monat, weil er mich eben halt nur geschlagen hat, Tag und Nacht. Und wurde täglich durch die Bude geschmissen und alles immer nur volle Kinder. Ne? Und da habe ich das Kind eben halt verloren im 7. Monat. Warum hat er das gemacht? Jo, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ihr hattet Streit miteinander? Nee, gar nicht. Gar nichts. Er kam von der Arbeit nach Hause und so. Hat er getrunken? Später dann, ja. Ja. Wo ich dann gedroht habe mit der Scheidung, weil ich es eben halt nicht mehr verkraftet habe, nervlich auch nicht mehr. Und Marion, wie viele Jahre hast du das ausgehalten? 2. 2 Jahre. Das 2 Jahre, bis ich dann jemanden kennengelernt hat, der mich da eben halt rausgeholt hat. Bei Nacht und Nebel bin ich dann mit meinen Kindern umgezogen. Hab dann eben halt auch die Scheidung eingereicht gehabt. Und aber dir ist es dann nicht besser ergangen? Hast nee, du gar nicht. In der zweiten Ehe das Gleiche nochmal. Ne? Du hast dann einen Mann kennengelernt? Das ist aber nicht der, der dich herausgeholt hat? Nee. Ja. Ich habe dann jemanden kennengelernt und da waren wir auch eine ganze Zeit vorher so zusammen. Ja. Dann habe ich einen Sohn mit ihm gekriegt. Da lief es eigentlich auch noch mal vorher ganz gut. Ne? Und er hat mir auch im Teil versprochen, dass er die anderen 2 Kinder eben halt akzeptiert und würde auch eben halt keine Unterschiede machen und so. Ne? Ich meine, es ging auch die erste Zeit ganz gut. Ne? Wo sein zweiter Sohn dann nachher kam, ging es das erste halbe Jahr, kann ich sagen, auch noch gut. Aber dann nachher fing er an, die Kinder, die zwei großen Kinder eben halt zu schlagen, ne? Dass sie eben halt grün und blau angelaufen sind. Der Große dann mit aufgeplatzten Lippen und so laufen musste, blaue Augen, was die Kinder hatten. Und wo er dann eben halt gemerkt hat, er kommt gegen die Kinder nicht mehr an, hat das eben halt auch mit mir gemacht, ne? Das heißt, da ging es dann wieder los? Ja, sicher. Er hat mich dann eben halt krankenhausreif geschlagen und also eine Scherze, ne? Wie lange ging das? Das ging jetzt so bis vor einem Jahr. Also vor einem Jahr habe ich ihn aus der Wohnung gesetzt. Du bist jetzt weg von dem Mann? Ja. Ja. Bist du geschieden? Ich bin zwar noch nicht geschieden, aber die Scheidung läuft eben halt, ne? Was ging da in dir vor, nachdem du da schon einmal die Hölle mit durchgemacht hast? Ja gut, was als ging dann, da? Als dann der zweite Mann wieder so anfing? Was ging da in mir vor? Ich habe ein paar Mal versucht, mit Leben zu nehmen. Das wiederum war dann nachher so, ja, und die Kinder leiden getan. Ne? Wegen die Kinder halt habe ich dann eben halt doch wieder einen Rückzieher gemacht. Ne? Bloß momentan ist es eben halt auch wieder so schlimm, weil der, mit dem ich eben halt noch verheiratet bin, in mir halt die Hölle heiß macht. Ne? Versucht ihm halt gewaltsam in die Wohnung reinzukommen und die Kinder bedroht. Dann, ne? Ich durfte die Kinder eben halt nicht alleine rauslassen, dann wären sie weg vom Fenster. Also eine Scherze. Ne? Marion, wie kommt es denn, dass du beim ersten Mal ja ziemlich lange und beim zweiten Mal hast du jetzt nicht gesagt, wie lange es gedauert hat, aber wahrscheinlich auch eine Weile, dass du das so lange hingenommen hast? Wieso hast du nicht früher was unternommen? Ja, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Also, hier bei dem letzten Mann ging das erst so richtig los, wo ich das mitgemacht habe, ein ganzes Jahr. Ne? Immerhin, ne? Richtig. Und wie gesagt, er macht jetzt auch keinen Halt. Ne? Wie gesagt, ich lebe jetzt momentan nur noch von Beruhigungstabletten, was auf der Dauer normalerweise auch nicht geht, wegen die Kinder. Nachts schlafen ist nicht, weil bei jedem Geräusch wirst du munter und. Weißt du, Marion, ich bekomme oftmals Briefe von Frauen, die Ähnliches durchgemacht haben oder durchmachen im Moment, wie du durchgemacht hast. Und da werden dann immer so als Begründung angeführt, die Kinder, die materielle Situation und so weiter. Aber ich bin da mittlerweile ganz entschieden, dass man als Frau so etwas nicht ertragen darf. Dass man sofort was unternehmen muss. Dass man ins Frauenhaus geht oder irgendein Frauennotruftelefon anruft. Dass man um Hilfe, es gibt mittlerweile genügend Organisationen, die Frauen noch unterstützen. Da passieren so schlimme Dinge jeden Tag unter unseren Dächern, wo Frauen misshandelt und geschlagen werden, willkürlich von irgendwelchen Idioten. Das dürfen die Frauen nicht hinnehmen, keinen Tag zu viel. Mach alles gut und schön sein, Domian, aber ich wurde vor, könnte sagen, einem halben Jahr von meinem eigenen Ehemann vergewaltigt und habe da auch die Polizei gerufen und das alles, ne? Aber die waren eben halt der Meinung, wir sind eben halt noch verheiratet und die haben da eben halt nichts gemacht. Das ist genauso, wenn er jetzt hier gewaltsam versucht einzudringen. Ich rufe, kann zu sagen, fast alle zwei Tage die Polizei und die kümmern sich da eben halt trotzdem nicht drum. Ne? Weißt du, bei allem Respekt unserer Polizei gegenüber, ich glaube, in so einem Fall ist die Polizei auch kein guter Ansprechpartner. Hast du mal mit so Frauenhäusern Kontakt gehabt? Nein. Da haben auch viele Frauen Scheu vor, das zu machen. Richtig, ich habe in dem Moment insofern so Angst, ich könnte mir auch Unterstützung eben halt holen vom Jugendamt, aber ich meine, momentan ist die Sache so, gerade weil ich nur noch von Beruhigungstabletten lebe. Ich wiege mittlerweile nur noch 43 Kilo und ich habe dann noch in dem Moment so Angst, dass das Jugendamt mir dann eben halt sagt, halt, stopp, die Frau, die ist selber fertig, die kommt mit den Kindern nicht klar und die holen sie mir fort. Ne? Und dafür hat nicht keine Kinder in die Welt gesetzt. Ne? Habe vor kurzem auch jemanden kennengelernt. Pass mal, ein Satz dazu nochmal. Das kann ich auch verstehen mit dem Jugendamt. Die Gefahr besteht aber nicht, wenn du zu so Frauennotrufgeschichten gehst oder ins Frauenhaus. Die kümmern sich wirklich absolut um deine Belange und sind halt auch sehr professionell. Die kennen das ja nun seit Jahren, dieses Problem. Und stehen ganz auf der Seite der Frauen. Und da braucht man keine Angst zu haben als Frau. Aber du wolltest gerade noch was sagen, du hast jetzt jemanden kennengelernt? Ja, ich habe jetzt jemanden kennengelernt gehabt, der hat, mit dem ich mich mal kurz über das Thema unterhalten habe. Mhm. Ne? Er selber hat hat ja einen Lebensgefährte, mit der er eben halt zusammenlebt und so, ne. Der wollte mir dann insofern schon helfen. Er hat schon ein paar Nächte hier geschlafen, um aufzupassen, falls er doch nochmal kommt, hier Zirkus zu machen und so, ne. Ich selber habe mir auch schon eine Waffe gekauft. Ja. Und weil sie doch mit von Ämtern kriegst du keine Unterstützung. Ja. Das haben wir schon live miterlebt. Und also du fühlst dich ziemlich alleine gelassen und hast Angst und weißt eigentlich auch gar nicht so recht, was du machen sollst. Ja, es geht da. Momentan ist es so, ich habe Angstzustände, Schweißausbrüche, das geht bei mir alles durch und durch. Ne? Und vor allen Dingen ist es so, ich wüsste nicht, was ich mal soll. Ich meine, gut, ich habe mir eine Waffe gekauft, aber ich wüsste nicht, was ich mal sollte, ob ich abdrücken würde oder nicht. Nee, das ist bestimmt auch nicht der richtige Weg. Gerade weil ich die Kinder habe. Genau. Marion, du bleibst jetzt bitte mal am Telefon. Mhm. Wir schalten jetzt mal rüber zur Elke. Elke ist unsere Psychologin. Mit der kannst du dich jetzt noch ein bisschen weiter unterhalten. Das fände ich gut. Mhm. Die kann dir sicher noch einige Tipps geben. Und bitte die Elke mal um die Telefonnummer vom Weißen Ring. Mhm. Weißer Ring ist ganz wichtig. Das kann sie dir auch gleich mal erklären noch. Mhm. Dass du dich mit den Leuten mal in Verbindung setzt, unter anderem. Damit du mal ein paar gute Leute um dich herum bekommst, die dir helfen und auch ein paar richtige Ratschläge geben können. Mhm. Alles Gute und bleib in der Leitung. Jo, viel tschüss, Glück Maria. Noch mit deiner Sendung. Dankeschön. Okay, tschüss. Der Jan, 29. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jan. Hallo, ja. Eigentlich im Vorgespräch hatte ich gesagt, dass mein Thema wäre, dass ich Angst habe, Frauenhasser zu werden. Nur das Problem ist, ich glaube, wenn ich das Wort jetzt weiterverwende, dann würde ich mich auf die Stufe stellen jetzt von Ex-Ehemännern der Marion, und das wollte ich dann eigentlich doch nicht so gerne. Ja, egal. Sag jetzt erstmal so, was deine Geschichte ist und was ja. dich betrifft. Ja, also das Ding ist eigentlich, ich war verheiratet gewesen. Mhm. Eigentlich mit einer Frau, die ich auch wirklich sehr lieb gehabt habe. Und wie lange? Anderthalb Jahre. Mhm. Und wir haben auch ein Kind zusammen. Ja. Und das Problem ist eben halt, dass damals die Scheidung ihrerseits ziemlich plötzlich kam. Also ich kam mehr oder weniger abends mittags von der Arbeit zur Mittagspause nach Hause. Und da wurde mir dann kundgetan, dass sie dann abends nicht mehr wiederkommen würde. Ach, wie aus heiterem Himmel. Ja, mehr oder weniger eigentlich. Also ich war zumindest nicht so drauf gefasst, dass das jetzt so vor sich geht irgendwo. Es kam ziemlich plötzlich. Und es kam dann auch tatsächlich so. Also sie ist dann abends halt nicht mehr nach Hause gekommen, ist zurückgegangen zu ihren Eltern. Und dauerte auch nicht allzu lange, so ein, zwei Wochen, da kriegte ich dann das erste Schreiben vom Anwalt. Und das war dann irgendwie auch schon wieder so, dass es dann amtlich wurde, ne, mit der Trennung und Scheidung und der Alleinnichtigkeiten. Ja, und aber warum? Ja, wenn ich das mal bis heute so genau wüsste. Ne? Also es war also ein Abend vorher eigentlich noch alles ziemlich in Ordnung. Und halt einen Tag später dann nicht mehr so. Und das Witzige ist eigentlich, dass wir danach noch eigentlich bis heute ein recht freundschaftliches Verhältnis miteinander haben. Ne? Wie geht das denn? Ja, das weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Da werden wir auch sehr drum beneidet. Also zu einem freundschaftlichen Verhältnis gehört ja, dass man offen miteinander redet. Ja, sicher, aber das ist es. Habt ihr offen miteinander geredet? Wahrscheinlich vorher nicht genug. Ja, jetzt wohl auch nicht, sonst wüsstest du ja den Grund. Nee, also ich muss sagen, das Thema habe ich eigentlich auch immer verdrängt. Also wir haben eigentlich über die Gründe der Trennung überhaupt nicht mehr. Warum? Weiß ich nicht. Mensch Jan, das ist doch unglaublich, was da vorgefallen ist. Und und wieso sprichst du das nicht an? Ich denke mal, dass das keinen Sinn hätte, weil man das wahrscheinlich, oder dass sie das für sich jetzt persönlich nicht an bestimmten Sachen festmachen konnte, woran es gelegen hat, dass mehr oder weniger irgendwas in ihr auseinandergebrochen ist, und sie hat ja mehr oder weniger auch von einem Tag auf den anderen gesagt, ich kann nicht mehr. Ne? Mhm. Und ja. Es war vorher also für mich zumindest nicht abzusehen, dass es so kommt. Ne? Aber das passiert auch nicht aus heiterem Himmel. Da gehören viele Dinge zu, und da ist sicher vieles zueinander gekommen. Ja, sicher, aber es war zum Beispiel auch so, dass sie sich unheimlich abgekapselt hat, während wir verheiratet waren. Ne? Also sie hat praktisch den ganzen Tag zu Hause gesessen, und ich hatte ihr dann gesagt, also ich meine, ich war ja tagsüber zur Arbeit, und ich hatte ihr gesagt, ja, dann mach mal irgendwie einen Kurs bei der Volkshochschule oder geh zu irgendeiner Muttergruppe, wo du Gleichgesinnte triffst, und das wollte sie alles nicht. Ne? Also sie war voll und ganz Hausfrau. Also wir hatten damals eine Wohnung, da hättest du ohne Probleme vom Fußboden essen können, weil die dreimal am Tag gesaugt wurde. Mhm. Und ich meine, da war mir dann schon klar, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft, ne? Weil sie ja so einen absoluten Putzwimmel hatte in der Zeit. Ne? Mhm. Aber jetzt sagtest du am Anfang, du wirst allmählich zum Frauenhasser. Warum? Du hast da noch mehr schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, also es war eigentlich dann so, ich hatte mir, also gleich danach ist natürlich irgendwo klar, dass man keinen Bock hat, wieder eine Beziehung einzugehen. Also gleich jetzt für die erste Zeit danach, nach der Trennung. Weil, also den Fehler habe ich schon mal gehabt, dass ich praktisch von einer Beziehung in die nächste gegangen bin. Und da macht man unter Umständen sehr viel Fehler. Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, welche Fehler man vorher gemacht hat. Ja, eben, genau, das ist das Ding. Und ja, da habe ich halt für die erste Zeit danach, habe ich dann erstmal so richtig, ja, gelebt, sagen wir mal so. Ich bin tierisch viel auf Tour gegangen mit anderen Leuten und auch mal einen guten Schluck getrunken. Und naja, und irgendwann kam es dann, man merkte, irgendwas vermisst man. Also man möchte eigentlich gerne wieder auch eine Partnerin haben und eine Beziehung eingehen oder man ist wieder bereit dazu. Mhm. Und gerade in diesem Moment bin ich halt dann wieder verletzt worden. Eigentlich jedes Mal. Ne? Jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, na gut, man hat eine Frau kennengelernt und meinte auch, sie so gut kennenzulernen, dass man jetzt sagen kann, okay, ich mach dich gerne. Was ist da passiert? Ja, das war so, das eine Mal war es halt das Ding, dass eigentlich alle Anzeichen darauf standen, dass sie also auch mit mir wohl eine Beziehung eingehen wollte. Und als ich dann endlich mal Mut zusammengenommen hatte und sie dann daraufhin direkt mal angesprochen habe, kam es dann so, dass wir uns am Abend mit einem Kollegen zusammen in einer Gaststätte getroffen hatten und sie dann 0, nichts anfing mit dem Kollegen wildestens zu flirten und ich dann absolut abgeschrieben war. Ne? Und, auch kein schönes Erlebnis. Nee, eben. Und das sind so diese Kleinigkeiten. Also im Grunde genommen, ich meine, ich nehme weder ihr noch ihm das übel im Nachhinein, aber es sind halt so Sachen, die einen dann doch massiv fertig machen können irgendwo. Ne? Ist denn da mal drüber geredet worden, was da abgegangen ist? Hat die Frau irgendwas gesagt? Hast du sie gefragt? Nee, also das muss ich auch sagen, dass der Kontakt eigentlich seitdem auch... Das war's dann. Ja, ich habe also mit meinem Freund eigentlich drüber gesprochen, weil also wir damals eine sehr intensive Freundschaft eigentlich hatten und ich eigentlich nicht wollte, dass sie jetzt wegen irgendeiner Frau kaputt geht, ne? Wegen irgendeiner Geschichte. Und also mit ihm war das irgendwie, habe ich da schon sehr intensiv drüber gesprochen, aber mit ihr dann eigentlich überhaupt nicht mehr. Und also von dem Augenblick an war das für mich auch erledigt, das Thema. Also die Frau war abgeschrieben. Ja. Und also ist natürlich klar, dass solche Erlebnisse einen nicht gerade aufbauen. Aber es ist genauso klar, dass man deshalb nicht zum Frauenhasser werden sollte. Ne? Nee, also wie gesagt, also jetzt so im Nachhinein fühle ich mir auch auf, dass das Wort Frauenhasser wohl nicht ganz richtig war. Wobei du ganz schön mit Schuld trägst. Also das geht mir nicht in den Kopf, wie so eine Sache. Du bist sehr verletzt worden durch deine Ehefrau. Ja. Sehr, ne, wenn sowas passiert ist, dass du da nicht versuchst, dieses zu klären, um dann vielleicht auch für dich noch was rauszuholen, was du falsch gemacht hast. Das kapiere ich nicht. Aber ich denke auch mal, dass das nichts gebracht hätte, jetzt dieses das Gespräch. Das muss man dann erstmal sehen. Vielleicht hätte die dir Sachen gesagt, wo du aus allen Wolken gefallen wärst, was du falsch gemacht hast. Nee, das ist es ja eben. Also wir hatten ja, wie gesagt, ich meine, man geht ja nicht auseinander, ohne irgendwie miteinander zu sprechen. Zumal wir ja danach auch noch Kontakt oder eigentlich immer noch haben. Also jetzt momentan nur noch sporadisch, aber die erste Zeit danach war also, konnte es eigentlich keiner begreifen, dass wir uns scheiden lassen wollen, weil wir ziemlich viel zusammen auf Tour gegangen sind. Und eigentlich danach auch, was jetzt die Vertrauensbasis angeht, merkwürdigerweise auch ein offeneres Verhältnis hatten. Das heißt, wir haben uns danach Sachen erzählt, die wir uns vielleicht vorher nicht erzählt haben. Ja gut, aber das Wichtigste habt ihr euch nicht erzählt. Doch, es ist nicht sauber rausgekommen. Also das ging ansatzweise, ging es schon. Und dann sagte sie aber auch, ich kann dir nicht sagen, warum es so ist. Ne? Und also ich weiß bis heute den definitiven Grund, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, deswegen haben wir uns scheiden lassen. Also Jan, wenn auch üble Geschichten passiert sind, gib den Frauen eine Chance. Ja, das ist ja genau mein Problem, was mich eigentlich sehr belastet, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass mir unter Umständen die richtige Frau über den Weg laufen könnte. Ja. Und sich in mir irgendwas sperrt, ne? Dass ich dann halt wieder Angst habe. Also mittlerweile ist es so, ich habe einfach Angst, auf Frauen zuzugehen und denen zu sagen, wenn ich sie mag, dass ich sie mag, weil ich Angst habe, dann wieder verletzt zu werden. Das musst du schon machen, aber du musst natürlich skeptisch, soll man schon sein. Aber man darf aus solchen Sachen nicht insofern etwas lernen, dass man sich dann zurückzieht oder halt einkapselt oder sowas. Ja, das ist aber momentan bei mir massiv das Problem. Das darf nicht passieren. Das ist genau der falsche Weg, damit erreichst du gar nichts. Du kannst natürlich skeptisch sein und vorsichtig, aber du musst offensiv bleiben. Ja, das ist eben das, was mir selber auch Angst macht irgendwo, ne? Weil ich merke halt, dass ich... Ja. Also Frauen grundsätzlich eigentlich mehr oder weniger schon gar nicht mehr als Frau, sondern nur noch als Mensch ansehen. Ne? Das heißt also... Ist ja erstmal auch okay. Ja, das geht aber zu lang. Ne? Also es ist so, dass ich also in der Zwischenzeit schon wieder meine Frau kennengelernt habe, wo ich also unter normalen Umständen mit Sicherheit gesagt hätte, das wäre was. Ja. Ne? Mit der Frau könnte man was anfangen. Also Jan, ich wünsche dir, dass du in den Menschen die Frauen wieder entdeckst. Ja, das wäre nicht das Verkehrteste. Alles Gute. Also wenn du passend über den Weg läuft, dann rufe ich nochmal an. Alles klar. Jo, viel Glück, ciao. Kleine Musikpause. Hier ist Domian, die Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk. Zu hören im Radio bei 1 Live, zu sehen im Fernsehen. Im WDR-Fernsehen heute Nacht offenes Talkradio. Das heißt, ihr könnt ja anrufen zu allen Themen, über die ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich hatte einen Themenvorschlag vorhin noch gemacht, nämlich Schneeerlebnisse aus dem Norden. Was Extremes habt ihr da erlebt? 0130 2911, 0130 2911. Und jetzt ist am Telefon die Brigitte und die ist 32 Jahre. Grüße dich. Ja, Brigitte, dein Thema. Ja, Menschen Mut zu machen wie die Marion vorhin. Ja. Ich habe also die Hölle hinter mir und habe niemals aufgegeben. Und Was hast du erlebt? Also, ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es jetzt erstmal ganz kurz stichpunktartig zu sagen, weil es wirklich bestialisch viel war. Also das waren 17 Jahre lang schwerste Kindesmisshandlung. 17 Jahre? Ja. Dann, wobei die ersten 3-4 Jahre fielen mir in meine Erinnerung, das ist klar. Ne? Mhm. Also darüber kann ich noch nichts sagen, später mal vielleicht in der Analyse. Dann bin ich von zu Hause weg, bin dann also in eine Großstadt gegangen und dachte, jeder, der so ein nettes Wort zu mir sagt, ist auch ein Freund. Bin dann also wirklich Schlitten gefahren mit Menschen. Es fiel mir sehr schwer, Freunde zu finden, konnte das alles überhaupt nicht unterscheiden. Dann habe ich aber jemanden kennengelernt, der es auch ehrlich meinte, in den ich mich verliebt hatte. Mhm. Und der ist 2 Jahre später tödlich verunglückt. Mhm. Und da ging es dann erst richtig los. Ich hatte also aufgrund dieser psychischen Belastung ein halbes Jahr später Tumore im Bauch, die also über 8 Jahre lang immer wieder kamen und ich also 15 schwere Operationen hinter mir hatte, wo ich die letzten 5 also kaum überlebt hatte. Mhm. Und ich habe nie aufgegeben. Ich bin dann von der Großstadt zurück aufs Land, wo er herkam, um da aufzuräumen mit meiner Psyche. Aber als ich dann die Wohnung eingerichtet hatte, bin ich zusammengebrochen und ich habe dermaßen Angstzustände gekriegt. Ich wusste nicht, dass es Angstzustände waren. Es ging mir nur so schlecht, dass ich sofort zu meiner Ärztin hin bin und die mich in eine psychosomatische Klinik gebracht haben. Mhm. Und ich muss sagen, das war meine Rettung. Und ich kann jedem nur Mut machen, dahin zu gehen. Und ich staune immer wieder. Ich schaue deine Sendung jede Nacht, weil ich dich so super interessant finde. Also unsere Meinungen, die sind in fast allem so konform, dass ich denke, ich könnte da sitzen. Also ich sitze ja auch jede Nacht mit meiner Wasserflasche und finde das einfach irre, was du zu den Menschen sagst. Ja. Ich finde das erstaunlich, dass es gibt so furchtbar viele Anlaufstellen, Beratungsstellen. Mhm. Es gibt auch in unheimlich vielen Ländern kostenlose Therapeuten mit Beratungszentren. Aber das wissen so viele Leute nicht. Ja. A, wissen es so viele Leute nicht und B, haben sehr viele Leute Scheu, dahin zu gehen. Ja, und das wollte ich eben sagen, das fiel mir bei der Marion auf, das war bei mir genauso. Ich habe ja immerhin 31 Jahre gebraucht und so viel Leid ertragen, bis ich gepackt habe, dahin zu gehen. Mhm. Obwohl mir 10 Jahre lang, weil ich habe noch zusätzlich eine Knochenkrankheit, 10 Jahre lang meine Ärzte immer geraten haben, allein schon deswegen, weil ich es nicht verarbeiten kann, dahin zu gehen. Und dann kam dazu, dass ich durch die Operation noch einige innere Organe verloren habe, sodass ich zum Beispiel keine Kinder mehr kriegen kann. Ich wollte das nie. Ich habe immer gesagt, ich hasse Kinder aufgrund meiner Erlebnisse. Jetzt, wo ich so weit bin, kann ich es nicht mehr. Also Brigitte, so den Anstoß, dass du dich öffnest und auch irgendwo wirklich hingehst und dich einbringst und mit Leuten redest, das war die Erfahrung in der psychosomatischen Klinik? Ja, weil ich bin da also aufgetreten. Ich habe also durch das, was mir passiert ist, mir sehr viele Feinde gemacht. Mhm. Ich war ständig hyperaggressiv, unglaublich wütend und wusste nie warum. Ich habe viele Freundschaften erst gar nicht finden können und die ich hatte, immer schnell verloren. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, gibt es Menschen, die mich seit 15, 16 Jahren begleiten. Und das sind wirklich unglaubliche Freundschaften. Nur hast du, was du gerade erzählt hast, das war wahrscheinlich nur ein ganz kurzer Abriss, aber man kann schon erahnen, was da wirklich für ein Schicksal hintersteht. Und du hast ein paar Mal gerade schon gesagt, ich habe immer versucht weiterzumachen, war immer optimistisch und habe nicht aufgegeben. Wo hast du da die Kraft hergenommen, bei all den Schicksalsschlägen? Ja, also ich dachte damals, als ich dann mit 17 von zu Hause ab bin, dachte ich, es gibt so viele Dinge im Leben, die ich jetzt tun muss. Sport, Leute kennenlernen, reisen. Ich hatte das Glück, ich war Beamter, jetzt bin ich im Vorruhestand aufgrund meiner beiden Krankheiten, die Knochengeschichte und die Operation. Ich habe mir ein Motorrad gekauft, Motorradführerschein gemacht, bin rausgefahren, habe Leute kennengelernt. Ich habe dermaßen einen Lebensdrang gehabt, als ich mit 17 von zu Hause weg bin. Und als ich dann so die ersten 2 Jahre gemerkt habe, jetzt komme ich langsam mit Menschen zurecht und weiß, dass nicht jeder, der ein nettes Wort sagt, auch ein netter Mensch ist. Also als ich angefangen habe zu lernen, Ja, da habe ich immer mehr gemacht. Ich habe vom Volleyball bis zum Tischtennis, ich habe angefangen, Pferde zu trainieren. Und ich habe alles immer so begeistert und mit so viel Elan gemacht, dass ich 2-3 Jahre richtig betrieben habe, sportmäßig, bis ich richtig gut konnte. Mhm. Und dann hatte ich noch so viel Interesse, dann habe ich das fallen lassen und das Nächste gemacht, was ich wollte. Kannst du denn verstehen, dass Leute, die in ähnlichen Situationen sind, wie du warst, dass die kurz davor sind, aufzugeben und zu sagen, ich habe auch Suizidideen gehabt, das war ja mein Zusammenbruch hier, und ich verstehe auch die Marion. Ich verstehe alle, denen es so geht, und ich verstehe durch die Klinik zum Beispiel auch, dass es Menschen gibt, die jetzt mal ganz überspitzt gesagt, sich umbringen wollen, weil sie sich einen kleinen Finger schneiden und andere eben so viel ertragen können, bevor das passiert. Mhm. Das ist eine Form von Stärke. Die haben unglaublich Lebenswille. Aber dein klarer Rat wäre an Leute, die wie auch immer in Problemen verstrickt sind, sehr schweren Problemen, dass sie nach draußen gehen sollen. Dass sie auch niemals aufgeben. Professionelle Hilfe aussuchen sollen, Kontakte suchen sollen. Auf jeden Fall. Weil ich hatte ein Problem, dass ich immer versucht habe, das mit meinen Freunden zu klären. Mhm. Ich habe viele dadurch verloren. Wobei Freunde super wichtig sind. Oh, die sind mir das Allerwichtigste im Leben. Und ich habe jetzt das Glück, auch wieder einen Partner gefunden zu haben. Ja. Das ist eine ganz witzige Geschichte und ich bin auch unglaublich verliebt. Und also der zieht jetzt hier runter. Also ich muss sagen, ich habe meine innere Ruhe gefunden und ich fange jetzt, es ist schwierig, jetzt Dinge zu tun, die mir Spaß machen, wie die Sportgeschichten. Ich kann es nur vom Kopf her momentan noch nicht so richtig steuern. Du hast es im Kopf und du hast es im Herz und im Blut, aber du kannst es nicht aufgrund dieser Knochengeschichte. Du kannst es nicht mehr so ausleben. Also ist es denn so, deine Krankheit im Moment, dass sie im Griff ist oder besteht... Oh ja, das ich hab Oh ja, und das hängt alles mit der Psyche zusammen. Ja. Ich war Hyperallergiker, seit einem halben Jahr keine Medikamente mehr, keine Reaktionen, außer ich komme jetzt irgendwo in eine belastende Situation, in einem Gespräch, da merke ich sofort, wenn Wut hochkommt, kriege ich Ausschläge. Mhm. Ich hatte Ohrenschmerzen, Zahnschmerzen, schlimmere Dinge. Das Schlimmste war wohl die Allergien und die Knochengeschichte. Und die habe ich so weit im Griff, dass es bis auf 3-4 Schübe im Winter, wenn es kalt ist, und da kann ich mich körperlich kaum belasten. Ne? Also da bleibt es wirklich gerade mal bei der Hausarbeit und mehr schaffe ich nicht. Ne? Also Brigitte, auf dass es weiter bergauf geht. Ja. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, allen alles anderen Gute. Viel Mut, ne? Dankeschön. Okay, tschüss. Ciao. Anja, 30 Jahre. Hallo Anja. Erstmal möchte ich sagen, dass ich die Brigitte unheimlich bewundere, die eben mit dir telefoniert hat. Ja. Also wirklich Hut ab, so viel Elan hatte ich auch mal. Das ist momentan ziemlich im Keller. Warum, was ist los? Ich habe seit ungefähr 3 Jahren eine Beziehung zu einem Mann, der 2,5 Jahre jünger ist als ich, der auch 80 Kilometer von mir weg wohnt. Und die habe ich jetzt heute Abend sozusagen mal wieder beendet. Heute Abend mal wieder beendet? Ja, das ist ungefähr das 15. Mal. Ich erahne eine lange, komplizierte Geschichte dahinter. Sehr kompliziert. Und zwar ist das hauptsächlich wegen seinen Eltern. Warum? Es ist so, dass ich ihn kennengelernt habe und ich auch die erste Zeit dann immer bei ihm war. Da wohnte er noch bei seinen Eltern. Ja. Und das lief auch alles ganz gut. Und irgendwann kriegten die Eltern mit, dass er sich also tatsächlich richtig in mich verliebt hat. Mhm. Denke ich einfach mal. Und da ging der Terror los. Also da kriegte ich Hausverbot, da wollten die mich nicht mehr sehen. Und warum? Was haben die gegen dich? Keine Ahnung. Also ich entfremde ihnen ihren Sohn, ich bin zu offen, ich bin älter als er, ich wohne weit weg, er könnte ja eventuell irgendwann mal mit mir zusammen weit wegziehen. Also rundherum, sie haben was gegen dich. Ja, also ich denke gar nicht mal, dass das unbedingt an meiner Person liegt, sondern ich denke mal, dass es daran liegt, egal welche Frau ihn haben wollen würde. Ja, die wollen ihren Sohn weiter an sich krallen. Richtig. Also das war ganz, ganz schlimm. Es ging also so weit, dass sie ihm Enterbung angedroht haben und mir Schläge angedroht haben, wenn sie mich sehen. Und das beeindruckt deinen Freund? Ja, es ist so, wie soll ich das beschreiben? Also das ist euer Hauptproblem, diese die Geschichte? Eltern. Die Eltern. Ja. Es macht sich alles daran fest. Ja. Im Prinzip ist eure Beziehung gut, ihr liebt euch. Wir lieben uns, aber kann nicht dazu stehen. Bei seinen Eltern, den Eltern gegenüber. Richtig. Ja. Die auch wiederum das Dorf und die Freunde und so auch aufgehetzt haben. Mhm. Und dieses ewige Hin und Her ist ja auch schlimm. Mhm. Seine Freunde hören dann, jetzt seid ihr nicht mehr zusammen, dann sind sie wieder zusammen. Und ja. Dieser ewige Terror, und denen gefällt das natürlich auch nicht. Und euer Streit, wenn ihr Streit habt, entfacht sich immer an den Eltern? Überwiegend. Über die Eltern, also wegen der Eltern. Ja, am Anfang. Also er ist dann nach 2 Jahren, habe ich es geschafft, also... Weiß ich nicht. Ich habe vielleicht immer drauf gedrängt und irgendwann hat er wohl gemerkt, dass es auch besser ist, dass er dann ausgezogen ist. Mhm. Er wohnt jetzt also seit 1 Jahr 10 Kilometer ungefähr von seinen Eltern entfernt, mhm. in Itzehoe, und seine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf. Und die Eltern geben wahrscheinlich dir die Schuld, dass er ausgezogen ist. Ja, mit Sicherheit. Ja. Er hat es auch gesagt, dass er wegen mir auszieht. Und der Bruch heute Abend ist wieder... Wieder wegen seinen Eltern. Hör mal, also der Bursche ist 28 Jahre alt. 27, ja. 27,5 oder sowas. Ja. Da habe ich auch nicht den Funken von Verständnis, dass ein Mann von 27 Jahren so etwas mit sich machen lässt von seinen Eltern. Ja. Wenn er eine Frau liebt, muss er zu dieser Frau stehen. Ja. Und was ist es für ein Waschlappen, wenn er sich so reinquatschen lässt von seinen Eltern? Und nicht... Manns genug ist, da einen Strich zu ziehen und zu sagen, hier ist mein Leben, da ist euer Leben, lasst mich in Ruhe, ich mache meine Sache, ich quatsche euch auch nicht rein. Ja, es ist so, dass seine Eltern also ständig versucht haben, ihm einzureden, dass ich Telefonterror bei dem betreibe. Mhm. Und dann war es eine lange Zeit ruhig. Er hat auch nicht mehr erzählt, dass wir Kontakt haben und so weiter. Mhm. Und dann ging das eigentlich mit anderen Streitigkeiten los, wenn er ein Familienfest hatte oder wir eine Verabredung hatten und sein Vater rief an, er soll ihm helfen, dann hat er mir abgesagt. Mhm. Ne, solche Geschichten. Mhm. Und daraus entwickelte sich dann Streit. Würde mich wirklich an deiner Stelle auf die Dauer auch sehr kränken, nicht nur nerven, sondern auch kränken und verletzen. Und irgendwann kommt der Punkt auch, wo er sich entscheiden muss, wer nun für ihn und sein Leben wichtiger ist. Also das Ding ist, dass ich also letztes Wochenende zum Beispiel wieder bei ihm war. Mhm. Ja, obwohl ich mir irgendwann immer wieder sage, das ist eigentlich Schwachsinn. Momentan, bis heute hat er auch immer gesagt, dass wir momentan gar nicht zusammen sind und eine gute Freundschaft haben und bla bla. Und war bei ihm bis Montagmittag und er ist Montag schon zur Arbeit gegangen und dann klingelt es Vormittag Sturm. Und ich machte die Tür auf und wer stand vor der Tür? Seine Mutter. Ach. Und das war ein Erlebnis. Ja, sie hat ja unten mein Auto zum Beispiel gesehen. Sie hätte ja gar nicht hochkommen brauchen. Sie wusste ja, dass ich da bin, vom Prinzip her. Mhm. Sie wollte es also nur bestätigt haben. Und ich sagte also Hallo, etwas perplex. Und das Einzige, was sie sagte, ja, danke, das reicht. So nach dem Motto, jetzt habe ich die Bestätigung oder was auch immer. Und ist wieder abgebrauscht. Und hat also hinterher ihrem Sohn dann erzählt, dass seit Montagabend also wieder Telefonterror bei denen ist. Und die also der Meinung sind, dass ich das bin. Und jetzt ist es so, dass mein Freund oder Ex-Freund, wie auch immer, jetzt tatsächlich der Meinung ist, dass ich es bin. Also Anja, wie sich das anhört, würde ich erstmal gut auf Distanz bleiben und versuchen, das durchzuziehen, was du da heute Abend gemacht hast. Das geht ja so nicht. Ja, das Problem ist, dass ich ihn sehr liebe. Und ich habe also vor ihm 7 Jahre lang keine Beziehung gehabt. Mhm. Trotzdem, und, was du da schilderst, finde ich also... Mir geht es eigentlich sowieso, außer der Geschichte, natürlich auch sowieso nicht so gut. Also ich bin jetzt 30 geworden, wie das denn so ist. Und dann kriegt man die Krise, dann bin ich momentan arbeitslos. Mhm. Und das kommt alles so zusammen. Und das tut mir eigentlich unheimlich weh und hat mir also schon lange sehr weh getan. Also immer Anja, wieder. Ich aber würde wirklich erstmal jetzt Sendepause machen. Ich bewerte das sehr schlecht, was du da erzählt hast von ihm und finde es ziemlich beschissen. Mhm. Habe da auch kein Verständnis für. Und dann wacht erstmal eine Weile jetzt ab und dann muss man weiter gucken. Mhm. Also er müsste sich im Grunde genommen entscheiden. Allerdings. Er kann sich ja nicht, ich würde dem fast... Ich würde die, was? Er kann sich ja nicht zwischen seinen Eltern und mir entscheiden. Doch, das muss er, aber wenn das nicht anders geht, dann muss er das tun. Ich würde ihm die Pistole auf die Brust setzen. Ja. Nach all diesem ganzen Theater. Am Anfang kann man sowas nicht, aber wenn das sich so lange hinzieht, würde ich das machen. Ja, allmählich habe ich wirklich die Schnauze voll und es tut mir auch wirklich wahnsinnig weh. Anja, aber sei hart diesmal. Ja. Viel Kraft. Mhm. Tschüss. Gut, danke. Ciao. Tschüss. Melanie, 20 Jahre. Hallo. Ja, Melanie. Ich habe das Thema Ausbildungsplatz und ich bekomme keinen. Ja. Und meine Mutter, die droht mir jetzt auch, also mich auf die Straße zu setzen. Weil du keinen Ausbildungsplatz bekommst? Ja, und zwar ist es in der Umgebung hier nicht mehr möglich. Was willst du? Ich wollte Krankenpflegehelferin machen, das eine Jahr. Ja. Und das wurde hier abgeschafft, also ich rufe aus Mannheim an. Mhm. Und Ludwigshafen ist jetzt auch voll besetzt. Und jetzt bin ich weiter weggegangen nach Karlsruhe, Darmstadt, Langensteinbach und... Also dich zu bewerben? Genau, ja. Und das klappt auch alles nicht? Das klappt jetzt alles nicht. Und wieso will die Mutter dich dann rauswerfen? Und zwar, sie verkauft jetzt das Haus, weil meine Eltern geschieden sind und sie kann es alleine nicht mehr halten. Ja. Ja, und sie hat zu mir gesagt, wenn du keinen Ausbildungsplatz bekommst, und dann musst du gehen. Und gucken, wo du unterkommst. Was hast du für ein Verhältnis zu der Mutter? Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis bis zu dem Zeitpunkt, als ich in die Psychiatrie kam, weil mein Vater mich über sehr lange Zeit missbraucht hat. Ja. Ja, und da ist es dann abrupt total abgerissen. Wie kannst du dir das erklären, dass das Verhältnis zu deiner Mutter schlechter wurde, nachdem diese Sache aufgedeckt worden ist? Sie hat es ja gewusst, aber... Ach so. Also ich habe ihr das immer wieder gesagt, so mit 12. Ja. Als ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie nicht normal ist, was mein Vater mit mir macht. Mhm. Und sie hat das geduldet und gedeckt? Ja. Hast du nicht deshalb dann auch einen unglaublichen Zorn auf deine Mutter? Ja, doch. Wäre es dir im Grunde genommen, wenn deine materielle Situation gesichert wäre, nicht sogar sehr recht, wenn du von ihr wegkämst? Ja klar, aber ich weiß halt momentan nicht, wie ich die sichern soll. Ich habe momentan einen Arbeitsplatz. Du hast im Moment einen? Ja, aber der ist auch sehr vage, ne? Weil ich habe nur einen Jahresvertrag und der normalerweise nur samstags. Ja. Aber da momentan halt die Leute fehlen. Muss es denn jetzt unbedingt der Job sein, den du dir da als Traumziel ausgewählt hast? Muss es im Krankenpflegebereich sein? Also ich habe schon 2 Jahre vorher Ausbildung zur Arzthelferin gemacht gehabt. Abgeschlossen? Nein, mein TÜV hat mir gekündigt aufgrund, dass ich eben in die Psychiatrie kam. Mhm. Ach so, das kam dazwischen dann? Genau, das heißt, das ist noch gar nicht so lange her, dass du in die Behandlung, in der Behandlung warst. Das war letztes Jahr. Ja. Aber trotzdem, hast du denn schon mal über Alternativen nachgedacht, was dir vielleicht sonst noch Spaß machen würde, wo die Chancen vielleicht ein bisschen größer sind, eine Ausbildung zu bekommen? Ja, das ist halt sehr schwierig, weil ich eben nicht weiß, was ich genau will. Ne? Mhm. Ich habe mir das ausgesucht und jetzt poche ich da die ganze Zeit drauf rum und das muss ich haben und das will ich. Ja. Das kann ich gut verstehen, wenn man sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat. Nur, wenn es denn nun nicht geht oder jetzt vielleicht noch nicht geht, du bist ja noch... Wie alt bist du? 20. 20 Jahre. Du bist ja auch noch sehr jung. Dass man da erstmal nach einer Alternative sucht, die einigermaßen erträglich ist. Du sollst ja nicht irgendwas machen, was du ganz blöd findest, aber was du einigermaßen gut findest, damit du erstmal über die Runden kommst. Vielleicht kannst du dann später dann in deinen Bereich. Weißt du, wenn es nur absolut jetzt nicht geht, du musst ja irgendwie weiterkommen. Ja, bloß halt momentan denke ich mir, ich weiß halt nicht, wie lange ich noch lebe, aufgrund so ungefähr. Wie lange du lebst? Ja, weil ich habe ziemlich damit zu kämpfen gehabt, Suizidgedanken. Ja. Und jetzt bin ich halt wieder zurückgefallen. Ja. Und ziemlich halt tief drin. Hast du denn eine psychologische Nachbetreuung bekommen? Ja, ich war dann auch in der psychosomatischen Klinik. Ja. Und das ging mir super. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich gedacht, jetzt geht's nur noch aufwärts. Und einen Tag später, dann hatte ich auch dieses Vorstellungsgespräch, wurde dann auch genommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt mir nichts mehr dazwischen. Ja. Und zack, jetzt wieder zurückgefallen. Anja, ich möchte dir auch gerne anbieten, dass du noch mal ein paar Worte mit unserer Elke sprichst, mit unserer Psychologin. Ja, okay. Das finde ich sehr richtig. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Anja. Tschüss. Ciao. Wen haben wir jetzt? Melanie, ne? Hallo? Melanie? Hallo? Melanie? Wen haben wir? Frage in die Regie. Gundula. Hallo, Gundula? Gundula ist auch nicht da. Kinder, was macht ihr? Gundula? Dann nehmen wir den Thorsten. Thorsten ist auch nicht da. Alles ist weg. Unsere ganzen Leitungen sind zusammengebrochen. Was ist jetzt los? Keine Aufregung. Das kriegen wir schon gebacken. Melanie, hallo? Kriegen wir schon hin. Hallo. Gundula. Ja. Hallo Gundula. Hallo. Was ist passiert? Ich möchte mich an sich nicht mit dir unterhalten. Dominan, ich komme zwar aus Hamburg, aber ich habe ein Problem. Und zwar, ich möchte gerne meine Organe spenden. Ja. Und meine Familie ist total dagegen. Also wenn ich irgendwie einen Unfall tot habe oder beziehungsweise, klinisch tot bin. Also das kann man ja eben halt nur unter gewissen Umständen. Warum ist die Familie dagegen? Meine Familie ist dagegen, weil sie sagen, sie möchten mich nicht unter die Erde bringen, ausgeschlachtet unter die Erde bringen. Hm, aber du möchtest das gerne. Ich möchte das gerne. Find ich aber aus, natürlich eben in gewissen Situationen. Ja, finde ich von deiner Familie jetzt ganz spontan geantwortet, sehr egoistisch. Ja, ich habe natürlich jetzt, ich habe einen Organspenderausweis und ich habe jetzt gehört, also durch Bekannte, dass wenn ich jetzt einen Unfalltod habe, Gehirntod bin, dass die Familie trotzdem noch gefragt wird und dass ich dann überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Das weiß ich nicht genau, wie die rechtliche Situation ist. So, die Familie wird nachher nochmal gefragt. Freunde zu mir haben gesagt, sie finden das pietätlos, wenn ich da so ausgeschlachtet und in die Erde komme. Wer ist denn Familie? Wer redet denn am meisten dagegen? Also meine Mutter und mein Sohn. Dein Sohn? Also mein Lebensgefährte, der sagt, es ist ihm egal, aber mein Sohn findet das also unmöglich. Kannst du denn, da gibt es ja nun wirklich eine ganze Menge Argumente und ich finde das immer eine sehr ehrenwerte Sache, wenn Leute das tun. Kannst du die nicht überzeugen? Doch, ich habe sie schon überzeugt. Ich habe gesagt, also ich bin der Meinung, wenn ihnen das selber also passiert, zum Beispiel jetzt Niere, dann sind sie froh, wenn sie einen Spender hätten. Na, allerdings, ja. Und also meine Mutter ist nun 85, muss ich dazu sagen. Aber ich werde wahrscheinlich nach ihr erst sterben. Aber ich finde das irgendwo so schlimm, dass man eben halt auch von Freundinnen, die ist Krankenschwester und die hat zu mir gesagt, weißt du überhaupt, wie das vor sich geht? Du wirst da also an Schläuchen in den OP geschoben und dann atmest noch und eine Krankenschwester versucht dir das auszureden? Ja, die versucht mir das auszureden. Sie findet das. Mein Gott, wie oft habe ich auch hier in der Sendung Leute, die auf Organe warten und die auch davon berichten, wie schlimm es ist, wenn man, eine künstliche Niere hat und die so gerne dann ein Spenderorgan hätten und so weiter. Und wie wichtig das ist, dass Leute das immer wieder machen. Ja, aber ich finde, wie stehst du jetzt dazu? Wie soll ich das jetzt machen? Also, wenn jetzt mir sowas passiert, dann weiß ich einfach nicht weiter. Und ich habe da also schon... Also ich weiß nicht genau die rechtliche Situation, ob die Verwandten noch mal... Es war wahnsinnig schwer, so einen Organspenderausweis zu bekommen. Ja. Ich habe da aber zig Krankenkassen angerufen, weil ich privat versichert bin. Gut, aber den hast du jetzt, ne? Den habe ich schon die ganze Zeit und trage den bei mir. Also ich weiß nicht, ob die Verwandten dann nochmal hinterher reinquatschen können, weiß ich nicht. Wenn das der Fall ist, besteht ja für dich eigentlich nur die Möglichkeit, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich finde deinen Schritt sehr richtig und sehr respektabel und würde mich da auch überhaupt nicht manipulieren lassen von den Verwandten. Ja, aber ich meine, das ist natürlich, auf der anderen Seite sage ich mir, also ich möchte auch nicht verbrannt werden. Ich meine, ich bin 50 Jahre alt, ich habe mir vielleicht zu viel Gedanken um den Tod, aber ich bin der Meinung, dass wir Menschen alle so ein bisschen oberflächlich leben, also wenn man sich da keine Gedanken drüber macht. Und ich sage, es bringt mir überhaupt nichts mehr, ob ich nur mit den Organen beerdigt werde oder ohne. Also wie gesagt, ich finde es gut und ich kann nur meine Meinung äußern in der Richtung, dass du deine Verwandten da mehr überzeugen musst. Also werde ich versuchen. Bleib bei der Meinung, ich finde das sehr, sehr richtig. Vielen Dank. Domina. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Das war's für diese Nacht, liebe Leute. In der Technik war Jeanette Krause, am Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen Nacht lassen wir noch mal so ein paar schöne oder auch weniger schöne Sachen Revue passieren. Es geht noch mal um Karneval. Und ich möchte von euch eure schrägsten und interessantesten und schönsten und geilsten und was weiß ich alles Karnevalserlebnisse erfahren. Morgen Nacht. Thema im Talkradio, Karnevalsgeschichten und Karnevalserlebnisse. Wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Dann sind die Leitungen geschaltet unter 0130 29 11. Und wir sehen und hören uns hoffentlich wieder um 1 Uhr. Ich bin sehr gespannt auf eure Jeckengeschichten, was ich da alles zu hören bekomme. Macht's gut, bis morgen. Bye bye, ciao.